Siebtens, Tag und Nacht. Es ist heller Tag. Multa lux est. Von Tag zu Tag. Tagtäglich. In dies. In dies singulos. In den Tag hineinleben. In diem vivere. In horrem vivere. Einige Tage lang dauern. Per aliquo dies tenere. Auf einen Tag fallen, in aliquem diem incurre, Stunde für Stunde, stündlich, in singula diei tempora, es war spät am Tage. Serum erat je. Die Sonne neigt sich zum Untergang. Proecips in ocasum sol est. Als der Tag sich schon zum Abend neigte, als es schon auf den Abend zuging, proecipitiam ad vesperum die. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Nondum omnium dierum sol occidit. Aufgang und Untergang der Sonne rufen Tag und Nacht hervor. Sol oriens et occidens diem noctemque conficit. Sol oriens et occidens, diem noctemque conficit. Die Nacht naht heran. Nux appetit. Eine sternhelle Nacht. Nox sideribus illustris. In tiefer Nacht. Nocte concubia. Multa nocte. Unter dem Schutze der Nacht. Praesidio noctis. Mitten in der Nacht. Media nocte. Tief in der Nacht. De nocte. Bis tief in die Nacht. In multam noctem. Wir haben unser Gespräch bis tief in die Nacht hineingeführt. Sermonem in multam noctem produximus. Sermonem in multam noctem produximus. Wenn man eine Nacht verstreichen lässt, gerät oft alles in Verwirrung. Nox interposita saepe omnia perturbat. Nox interposita saepe omnia perturbat. Ich denke Tag und Nacht an dich. Dies noctesque de te cogito. Ewige Nacht bedeckt etwas. Sempiterna nox offusa est aliquiri. Sempiterna nox offusa est aliquiri. In jeder Sturmzeit und düsteren Lage unseres Staates, in illa tempestate ac nocte republicae, in illa tempestate ac nocte republicae,